Kapitel 14. An Gott hingegebene Menschen verlangen voll glühender Sehnsucht nach dem Leib Christi. Erstens. Das Beispiel der andächtig Kommunizierenden beschämt mich. Stimme des Jüngers. Herr, wie groß ist doch der Reichtum deiner Erquickung, die du denen im Verborgenen gewährst, die dich lieben. Wenn ich an so manche Gläubigen denke, die mit größter Andacht und Liebe zu den heiligen Sakramenten gehen, dann werde ich oft an mir selber irre und erröte ich, da ich mich so lau und kalt deinem Altare und dem heiligen Opfermahle nahe. Ich bleibe so trocken und so ohne alle Regung des Herzens. Es fehlt mir das tiefe Erglühen vor dir, meinem Gott. Der starke Zug zu dir und das heiße Verlangen gehen mir ab. Ich bin nicht wie die vielen frommen Menschen, die sich vor übergroßer Sehnsucht nach der heiligen Kommunion und vor brennender Liebe ihres Herzens der Tränen nicht erwehren konnten, mit Herz und Mund zuinnerst nach dir, der Quelle des Lebens, verlangten und ihren Hunger nicht anders zu mäßigen und zu stillen vermochten, als dadurch, dass sie deinen Leib voller Freude und geistiger Hingabe empfingen. Zweitens, nimm mich auf in den Kreis deiner vor Liebe entbrennenden eucharistischen Freunde. Wahrhaftig, sie tragen einen brennenden Glauben in sich. Sie sind ein zuverlässiger Beweis deiner heiligen Gegenwart. Sie erkennen in Wahrheit ihren Herrn beim Brotbrechen. Ihr Herz lodert wie mächtiges Feuer, da Jesus mit ihnen wandelt. Von einer solchen andächtigen Ergriffenheit bin ich weit entfernt. Eine so große Liebesglut kenne ich nicht. Sei mir gnädig, du gütiger, lieber, mildreicher Jesus, und gewähre mir, deinem armen Bettler, bisweilen einen Funken deiner herzlichen Liebe, wenn ich das heilige Mahl empfange, damit mein Glaube wachse, mein Vertrauen auf deine Güte erstarke und die Liebe einmal zu hoher Glut entflammt, nicht mehr nachlasse, nachdem ich erlebt habe, was es ist um das himmlische Manna. Deine erbarmende Güte ist mächtig. Du kannst mir die ersehnte Gnade gewähren und die Glut der Liebe in mir entzünden, sobald der Tag gekommen ist, an dem es dir gefällt, mich huldvoll heimzusuchen. Wenn ich auch nicht, wie deine vertrauten Freunde, vor großer Sehnsucht entbrenne, so habe ich doch dank deiner Gnade das Verlangen nach jener flammenden Sehnsucht. So bitte ich dich flehentlich, lass mich zu dem Kreis aller deiner vor Liebe glühenden Freunde gehören und nimm mich auf in ihre heilige Gemeinschaft.